Katharina Prassl, Jahreskreis-Yoga. Yoga als Ritual zum Jahreskreislauf. Hallo, schön, dass du dieses Jahreskreis-Yoga machst. Das Programm hilft, körperlich gesund zu bleiben und in eine achtsame geistige Haltung zu kommen. Es soll Freude auslösen und uns mit der Natur rückbinden, uns bewusst werden lassen, welche Kräfte in der Natur gerade wirksam sind, um zu erforschen, ob diese auch in uns selbst wirken. Ich empfehle dir, mit jenem Monat zu beginnen, der gerade jetzt ist. So kannst du in Resonanz mit dem Monat und seiner möglichen Essenz gehen. Ich freue mich auf die jeweils rund 20 Minuten zu einem Monat mit dir und wünsche dir dabei viel Freude. Du kannst die Monate auch kombinieren, wenn du magst und wenn dich ein besonderes Thema zu einem bestimmten Monat anspricht. Das volle Jahreskreis-Yoga-Programm dauert rund 4 Stunden und beginnt mit den Wintermonaten. Auch zu den 12 Rauhnächten kannst du das 12-Monats-Programm als Ritual praktizieren, ganz wie du magst. Mehr Informationen zur Nutzung der CD findest du im beiliegenden Booklet. Jetzt ist Zeit für dich. Damit du die Yoga-Reise bestmöglich machen kannst, suche dir einen ruhigen Ort. Wenn du eine Yogamatte hast, hol sie dir. Hast du sehr viel oder etwas sehr Schweres gegessen, warte vielleicht noch eine Stunde. Wenn du einen Gong hörst, kommt ein Impuls, ein Gedanke zum Monat und die Übungsbeschreibung beginnt. Du kannst dir im Booklet auch die Übungen dazu anschauen. Dort sind die Bewegungsabläufe abgebildet. Am Ende jedes Ablaufs hörst du auch einen Gong. So weißt du, dass die Monatspraxis zu Ende ist. Bitte bedenke, dass jederzeit eine Pause möglich ist. Du kannst die Kindeshaltung einnehmen oder einfach in die Rückenlage kommen. Solltest du Schmerzen haben, lass dich bitte von einer Fachperson beraten, bevor du das Übungsprogramm machst. Schau bitte stets gut auf dich. Das ist das Wichtigste.